Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Dresden, 2. Mai 1788. In der Wochenstube geht's noch gut, die Umstände sind dieselben, wie ich sie dir im letzten Brief gemeldet habe. Die Gevattern waren die Biedermann, die Graf, die Karl Bassenge und Caroline, die alte Wagner, Bindemann, Reinhard und Hase. Auswärtig die Tante in Zerbst, einige Leipziger Verwandte, auch Sophie Becker. In deinem Sommeraufenthalt wird dir's an Vergnügen nicht fehlen. Ist nicht auch ein Interesse des Herzens dabei? Ich bin neugierig, ob deine Stimmung an dichterischen Arbeiten fruchtbar sein wird. Ich begreife nicht, wie du meine Briefe durch Fritschen bekommst. Spüre doch der Sache nach. Ich schicke alle Briefe an dich unmittelbar auf die Post. Du wirst auch das Franco auf der Überschrift finden. Gott lieben, traue ich nicht zu, dass er etwa mit einem Bedienten der hiesigen Kanzlerin Fritsch eine Kaupelei macht, um das Porto in die Tasche zu stecken. Schreib mir doch, was du darüber erfährst. Bringt denn ein Fritschischer Bedienter die Briefe? Fritsch muss es seltsam finden, dass er zum Briefbesteller gebraucht wird. Deinen Entschluss wegen Götz billige ich gar sehr, schon ehemals habe ich dir das Nämliche vorgeschlagen. Göschen bat nur vor, wie du weißt. Dein Ruf nach Schweinfurt hat uns viel Spaß gemacht. Ich wäre neugierig, wer sich zu dieser Negotiation hätte brauchen lassen. Ist das Frauenzimmer etwa gar das Fräulein Butler, deren Eroberung du vielleicht gemacht hast und die durch ihre Nürnberger Verwandte dir dies Glück hat verschaffen wollen? Dahlberg soll überhaupt, wie Huber schreibt, viel in deinem Carlos geändert haben. Kann man ihm denn nicht den Kopf darüber waschen? Lebe wohl, nächstens mehr, empfiehl uns Charlotten, alle Grüßen, Körner.